Hobbygärtner versuchen ja vieles, um ihre Gärten zu wunderschönen Blütenoasen zu machen. Aber homöopathische Mittel, das können sich die wenigsten vorstellen. Ich denke, bei der Homöopathie muss auch der Kopf mitspielen. Man muss daran glauben. Das ist bei Menschen so, wer daran glaubt, dem hilft die Homöopathie auch. Das ist eben bei Pflanzen ausgeschlossen. Das klingt nach Unfug. Das ist für mich unbegreiflich. Sie nehmen ja auch im Grunde genommen keine anderen Medikamente. Ich sag mal, Sie nehmen ja auch kein Aspirin beim Pflanzengießen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ganz anders sieht das Profigärtner Klaus Bongartz aus Nettetal. Er schwört auf Homöopathie, obwohl er selbst noch nie zu homöopathischen Mitteln gegriffen hat. Aber seine Primeln, Lilien, Margeriten und viele anderen Stauden, die er auf 50.000 Quadratmetern anpflanzt, die werden regelmäßig homöopathisch behandelt. Vor etwa 20 Jahren begann er seine 1 Million Pflanzen, die er jährlich für den Verkauf großzieht, mit Knoblauchextrakt zu gießen, um so ganz natürlich Schädlinge abzuhalten. Knoblauchzehen, die haben wir in alten Strumpf reingetan und mit dem Hammer zerkleinert und dann diesen Strumpf ins Wasserbecken reingegangen. Mittlerweile gibt es diesen Knoblauchsud für jedermann fertig zu kaufen. Der Nettetaler Gärtner mischt dazu in das Gießwasser seit etwa 7 Jahren auch noch homöopathische Mittel. Riechen Sie mal hier dran. Zitronella. Ja, das ist Melisse ist da mit drin, ja. Und das sind Pflanzenöle und Pflanzensäfte und das mischen wir auch einmal pro Woche. Insgesamt 5 verschiedene dieser homöopathischen Präparate werden unters Gießwasser gemischt. Jede Woche, denn Regelmäßigkeit ist das A und O bei der Homöopathie. Ebenfalls wichtig, die Mittel werden nicht erst gegeben, wenn die Pflanze krank oder von Schädlingen befallen ist. Die meisten Kollegen oder auch Hobbygärtner, die schauen, da sind Läuse und dann wollen die was machen, aber dann geht es mit diesen Mitteln nicht mehr. Bei den homöopathischen Mitteln geht es nämlich darum, die Pflanzen vorbeugend zu stärken. Dafür müssen sie regelmäßig, also alle 1 bis 2 Wochen, behandelt werden. Sie hat dadurch bessere Wurzel, härter im Laub und ist dann stresstoleranter. Das heißt, Kälte, Nässe oder Trockenheit machen den Pflanzen nicht mehr so viel aus und Schädlinge wie Läuse oder Schnecken fühlen sich auf diesen gestärkten Gewächsen nicht mehr wohl, sagt Bongartz. Wir haben hier auch sehr stark Kulturen, die Schnecken anfällig sind, also zum Beispiel die Funkie, die Hosta. Und wir spritzen seit 3 Jahren nicht mehr und haben kaum Fraß dran. Also hier und da mal ganz selten, aber kaum Fraß dran. Bis vor kurzem hätten viele seiner Kollegen ihn und seine homöopathischen Mittel belächelt, sagt Bongartz. Aber dann hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eine Untersuchung zu dem Thema erstellt. Das Ergebnis entspricht genau seinen Beobachtungen. Besseres Wurzelwachstum, höhere Widerstandsfähigkeit, geringerer Schädlingsbefall bei homöopathisch behandelten Pflanzen. Mittlerweile werden die Zweifler immer weniger, im Gegenteil. Viele Profigärtner wollen es ihm nachtun, zum Beispiel Stefan Schuster, Staudengärtner aus Essen. Wir fangen dieses Jahr damit an und erhoffen uns dadurch auch stärkere Pflanzen letztendlich. Und mit weniger umweltschädlichen und teuren chemischen Pflanzenschutzmitteln auszukommen. Klaus Bongartz ist schon soweit. Er braucht nur noch ganz wenig Pflanzenschutzmittel und rät auch Hobbygärtnern dazu, es doch mal mit Homöopathie zu versuchen. Man sagt ja bei der Humanhomöopathie, man muss dran glauben, aber unsere Pflanzen können nicht dran glauben. Also es hat eine Wirkung und eine sehr gute Wirkung.